Deutschlandfunk Hörspiel. Heiner Goebbels, Komponist und Hörspielmacher, wird heute 50 Jahre alt. Mit seinen Stücken hat er die Ästhetik in der akustischen Kunst wesentlich beeinflusst und verändert. Sein erstes Hörstück, das 1984 mit dem Karl-Schuker-Preis ausgezeichnet wurde, Verkommenes Ufer, Text Heiner Müller, wurde durch Berliner Straßenpassanten und nicht sesshafte Dauergäste des Bahnhofs Zoo gelesen. In einer Zusammenarbeit mit Heiner Müller produzierte er 1985 dessen kurzen Text »Die Befreiung des Prometheus«. Das Stück wurde mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden und dem Spezialpreis des Prix Italia ausgezeichnet und gehört zu den absoluten Highlights des zeitgenössischen Hörspiels. Heiner Müller wirkte in dem Stück als Sprecher mit. 1972 hatte er den Text als Teil seines Theaterstücks »Zement« geschrieben. Den Erzählstoff von Gladkow aus der Aufbauphase eines russischen Zementwerkes konfrontierte er mit der altgriechischen Sage vom Titanen Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt, von den Göttern zur Strafe dafür an den Kaukasus geschmiedet wird. In seinem Hörstück wollte Heiner Goebbels, wie er sagte, mit selbstständigen musikalischen Mitteln, die in der Ausdruckshierarchie nicht unter, sondern neben dem Text rangieren, unter anderem die neuen politischen Perspektiven der Arbeit am Mythos hörbar machen, mit denen Müller den Doppelcharakter des Prometheus humorvoll ausstattet. Einmal ist er als Feuerräuber, Helfer der Menschen, zum anderen ist er Gast am Tisch der Götter. Und der Vorteile dieses Privilegs ist er sich durchaus bewusst. 1991 wurde in Marseille die Befreiung des Prometheus zum ersten Mal auf die Bühne gebracht und hat sich an vielen internationalen Gastspielorten in fremdsprachigen Live-Aufführungen weiterentwickelt. Die aus verschiedenen Quellen gewonnene Vielstimmigkeit des Radiostücks konnte auf der Bühne von dem amerikanischen Stimmvirtuosen und Schlagzeuger David Moss realisiert werden, während der Schauspieler Ernst Stötzner die Sprecherparts übernahm. Wir bringen heute die Live-Aufzeichnung des szenischen Konzerts, das Ende Juni im ZKM Karlsruhe zu erleben war. Im Anschluss daran gibt es eine Hörspielwerkstatt von und mit Heiner Goebbels, die sich auch auf die Arbeit am Prometheus bezieht. Doch zunächst die Befreiung des Prometheus, szenisches Live-Konzert von Heiner Goebbels. Ans Ende sind wir gekommen, der Welt von Menschen her. Deine Arbeit, Christus, musst du jetzt ausführen, die der Vater befohlen hat, Zeus, am Entfälscher Gedeber. Zwischen mir und meinem Arm. Im Berg jetzt wirst du bewachen. Aufrecht, schlaflos, nicht beugen können, das Knie viel schreien, aber in kein Ohr. Wirst du die Fesseln im Hand tun, also schnell, dass dich nicht langsam sieht der Vater. An den Ferngnade, leuchte den Papa in sein Klein hin. Herr, das Maß, enger Wind hin, geschickt, wo weit aus wie tief, den Ausweg kriegt er. Berg bewegt als Wiesen den Arm her. Den anderen Weg, den Keil durch die Brust, es ein Weg mit der Feind. Und die Seiten, jetzt das Herz gibt, wie du die Beine in den Riegen jetzt. Du kannst in meiner Arbeit Prometheus, der den Menschen den Blitz ausgeliefert hatte, wurde im Auftrag der Götter Hephaistos, dem Schmied, an den Kaukasus befestigt. Thank you.

Der Adler, der ihn für eine teilweise essbare, zu kleineren Bewegungen und besonders, wenn man von ihr aß, misstönendem Gesang befähigte Gesteinspartie hielt, entleerte sich auch über ihn. Der Kot war seine Nahrung. Er gab ihn, verwandelt in eigenen Kot, an den Stein unter sich weiter, sodass, als nach 3000 Jahren Herakles, sein Befreier, das menschenleere Gebirge erstieg, das Massiv umkreiste. Lang das Massiv umkreiste. Jahre lang das Massiv umkreiste. Tausend Jahre lang das Massiv umkreiste. Tausend Jahre lang das Massiv umkreiste. Weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste. Von der Mauer aus gestand. Weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste. Thank you. weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste. Von der Mauer aus Gestank! Sodass, als nach 3000 Jahren Herakles, sein Befreier, das menschenleere Gebirge erstieg, er den Gefesselten, jahrelang das Massiv umkreiste. Zwar schon aus großer Entfernung ausmachen konnte, weiß schimmernd von Vogelkot. Immer wieder von der Mauer aus Gestank. Weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste. Sodass, als nach 3000 Jahren Herakles, sein Befreier, das menschenleere Gebirge erstieg, er den Gefesselten zwar schon aus großer Entfernung ausmachen konnte, weiß schimmernd von Vogelkot, aber zurückgeworfen, immer wieder von der Mauer aus Gestank, weitere 3000 Jahre lang das Massiv umkreiste, während der Hundsköpfige weiter von der Leber des Gefesselten aß und ihn mit seinem Kot ernährte, sodass der Gestank zunahm in dem gleichen Maß, wie der Befreier sich an ihn gewöhnte. Begünstigt. Der 500 Jahre andauerte, konnte Herakles sich auf Schussweite nähern. Dabei hielt er sich mit einer Hand die Nase zu. Dreimal verfehlte er den Adler, weil er von der Welle des Gestanks betäubt, die auf ihn einschlug, als er die Hand von der Nase nahm, unwillkürlich die Augen geschlossen hatte. Der dritte Pfeil verletzte den Gefesselten leicht am linken Fuß. Der vierte tötete den Adler. Prometheus, erzählt man, weinte laut um den Vogel, seinen einzigen Gefährten in 3000 Jahren und Ernährer in 2x3000. Soll ich deine Pfeile essen? Schrie er. Und vergessend, dass er andere Nahrung gekannt hatte, kannst du fliegen, Bauer, in deinen Füßen aus Mist? Und er erbrach sich vor dem Stallgeruch, der dem Herakles anhing, seit er die Stelle des Augias gesäubert hatte. Iss den Adler, sagte Herakles. Aber Prometheus konnte den Sinn seiner Worte nicht begreifen. Auch wusste er wohl, dass der Adler seine letzte Verbindung zu den Göttern gewesen war.

weitere 3000 Jahre dauerte der Abstieg zu den Menschen. Weitere 3000 Jahre dauerte der Abstieg zu den Menschen. Arbeitete sich an den Platz auf der Schulter deines Befreiers. Zurück und... Und nahm die Haltung des Siegers ein, der auf weißnassem Gaul dem Jubel der Bevölkerung entgegen reitet.